verstecken zählt dann mehr als Mut. Die Stimmen aus der Finsternis, sie umkreisen dich, rauben dir das Licht. Fühlst du dein Herz erschreckt? Schrei es laut.